Erster im vierten Jahr von König Joachim sprach Jahwe zu Jeremia. Zweiter, nimm eine Rolle und schreibe alle meine Worte darauf. Ich sprach diese Worte über Israel, Juda und alle Völker. Ich sprach zu dir von König Josias Zeit bis heute. Dritter, vielleicht hören die Menschen von Juda auf das Unglück. Ich will ihnen schlimme Dinge tun. Vielleicht kehren sie um von ihren schlechten Wegen. Dann werde ich ihnen ihre Fehler und Sünden vergeben. Vierter, Jeremia rief Baruch, den Sohn des Neria. Baruch schrieb alle Worte Jahwes auf eine Rolle. Jeremia sagte ihm die Worte vor. Fünfter, Jeremia sagte zu Baruch, ich kann nicht in den Tempel Jahwes gehen. Sechster, geh du in den Tempel Jahwes. Lies die Worte Jahwes von der Rolle vor. Lies sie dem Volk an einem Fastentag vor. Lies sie auch allen Menschen aus Juda vor. Sie kommen aus ihren Städten nach Jerusalem. Siebter, vielleicht bitten sie Jahwe um Hilfe. Vielleicht verlassen sie ihre schlechten Wege. Jahwe ist sehr zornig auf dieses Volk. Er hat ihnen schlimme Dinge angedroht. Achter, Baruch, der Sohn des Neria, tat, was Jeremia ihm sagte. Er las die Worte Jahwes im Tempel Jahwes vor. Neunter, im fünften Jahr von König Joachim war es der neunte Monat. Man rief das ganze Volk in Jerusalem zu einem Fasten für Jahwe. Auch alle Menschen aus den Städten Judas kamen nach Jerusalem. Zehnter, Baruch las die Worte Jeremias dem ganzen Volk vor. Er las sie im Tempel Jahwes vor. Das war in der Halle von Gemaria, dem Sohn des Safan. Gemaria war der Staatsschreiber. Es war im oberen Vorhof, am neuen Tor des Tempels. Elfter, Michaja, der Sohn von Gemaria, hörte alle Worte Jahwes aus dem Buch. Zwölfter, er ging hinunter zum Königspalast. Er ging in das Zimmer des Staatsschreibers. Dort waren alle wichtigen Beamten zusammen. Das waren Elisama, Delaja, Elnathan, Gemaria und Zedekia. Elisama war der Staatsschreiber. Delaja war der Sohn des Semaja. Elnathan war der Sohn des Achbor. Gemaria war der Sohn des Safan. Zedekia war der Sohn des Hanania. 13. Michaja erzählte ihnen alles, was er gehört hatte. Baruch hatte es dem Volk aus dem Buch vorgelesen. 14. Alle Beamten sandten Judi zu Baruch. Judi war der Sohn des Natania. Sie sagten, nimm die Rolle und komm her. Du hast sie dem Volk vorgelesen. Baruch, der Sohn des Neria, nahm die Rolle und kam. 15. Sie sagten zu ihm, setz dich hin und lies uns vor. Baruch las ihnen die Rolle vor. 16. Sie hörten alle Worte. Sie sahen sich erschrocken an. Sie sagten zu Baruch, wir müssen dem König alles erzählen. 17. Sie fragten Baruch, wie hast du diese Worte aufgeschrieben? 18. Baruch antwortete, Jeremia sagte mir alle Worte vor. Ich schrieb sie mit Tinte in das Buch. 19. Die Beamten sagten zu Baruch, geh und versteck dich mit Jeremia. Niemand soll wissen, wo ihr seid. 20. Sie gingen zum König in sein Zimmer. Sie hatten die Rolle im Zimmer von Elisama versteckt. Sie erzählten dem König alles, was passiert war. 21. Der König sandte Judi, um die Rolle zu holen. Judi holte sie aus Elisamas Zimmer. Dann las Judi sie dem König vor. Er las sie auch allen Beamten vor, die beim König waren. 22. Der König saß in seinem Winterzimmer. Es war der neunte Monat. Vor ihm brannte ein Kohlenbecken. 23. Immer wenn Judi drei oder vier Spalten gelesen hatte, schnitt der König die Rolle mit einem Messer durch. Er warf die Stücke ins Feuer im Kohlenbecken. Die ganze Rolle verbrannte im Feuer. 24. Der König und seine Diener hörten alle Worte. Sie bekamen keine Angst. Sie zerrissen auch nicht ihre Kleider. 25. Elnathan, Delaja und Gemaria baten den König. Sie sagten, er soll die Rolle nicht verbrennen. Aber der König hörte nicht auf sie. 26. Der König befahl Jerachmiel, Seraja und Selemia. Sie sollten Baruch und Jeremia holen. Seraja war der Sohn des Asriel. Selemja war der Sohn des Abdel. Aber Jahwe versteckte sie. 27. Dann sprach Jahwe zu Jeremia. Der König hatte die Rolle verbrannt. Baruch hatte die Worte aufgeschrieben. Jeremia hatte sie ihm gesagt. 28. Nimm eine andere Rolle. Schreibe alle alten Worte darauf. Diese Worte standen auf der Rolle, die König Joachim verbrannte. 29. Über König Joachim sollst du sagen, so spricht Jahwe, du hast die Rolle verbrannt. Du sagtest, warum steht darauf, dass der König von Babel kommt? Er wird dieses Land zerstören. Er wird Menschen und Tiere töten. 30. Darum spricht Jahwe über König Joachim, er wird keinen Sohn haben, der König wird. Sein Körper wird draußen liegen. Die Hitze des Tages und die Kälte der Nacht werden ihn treffen. 31. Ich werde ihn, seine Kinder und seine Diener bestrafen. Ich werde sie für ihre Fehler bestrafen. Ich werde Unglück über sie bringen. Auch über die Menschen in Jerusalem und Juda. Ich habe ihnen das Unglück angedroht. Aber sie haben nicht gehört. 32. Jeremia nahm eine andere Rolle. Er gab sie dem Schreiber Baruch, dem Sohn des Neria. Baruch schrieb den ganzen Text darauf. Es war der Text, den König Joachim verbrannt hatte. Jeremia sagte ihm die Worte vor. Dazu kamen noch viele andere ähnliche Worte.